wird erhören oder segnen. Meine Jesu, lass ich nicht, bis wie ich erst sein Angesicht wird erhören oder segnen. Wird erhören oder segnen. Meinen Jesu lass ich nicht.